Dankeschön. Da wir jetzt für die ganzen vielen Leute, die heute gekommen sind, darüber wir uns sehr, sehr freuen, ein liebes Lied. Gib mir deine Füße.